Damen verschweigen gern ihr Alter oder korrigieren es ein wenig. Zsa-Zsa Gábor beispielsweise um 10 Jahre. So knackig geliftet, wie sie war, konnte sie sich das leisten. Aber auch Louis Armstrong hat ein falsches Geburtsdatum angegeben. Das hängt nun wiederum weniger zusammen mit Eitelkeit als vielmehr mit Selbstbehauptung. Als erster weltbekannter schwarzer Jazzmusiker. Armstrong verlegte sein Geburtsdatum auf den amerikanischen Unabhängigkeitstag, um zu sagen, ich bin Amerika, und auf das Jahr 1900, um klarzustellen, mit mir bricht ein neues Zeitalter an. Denn Armstrongs Erfolg hat viel zu tun mit seinem Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen. Der Junge verkaufte im Rotlichtbezirk Kohle. Die Mädchen standen in ihren Negligés in der Tür und riefen, hey Junge, bring mal schnell 3 Eimer rüber. Dann schaufelte er 3 Eimer voll Kohle und trug sie ihnen aufs Zimmer. Danach blieb er immer noch ein bisschen. Aus der Kneipe nebenan kam Musik durch die Wand. Joe King Oliver, die heißeste Band der Stadt. Der Junge stand da und hörte zu, bis das Mädchen ihn rauswarf. Zieh Leine, sagte sie, der nächste Kunde kommt. Das ist nichts für Kinder wie dich. Als das geschah, war der Junge 10. Mit 30 hatte er Joe King Oliver schon den Rang abgelaufen. Und als er 40 war, stand sein Name weltweit für seine Musik. Louis Armstrong und Jazz waren eins. Vom Gossenjungen zur High Society, das ist der amerikanische Traum. Wer das geschafft hat, muss sich natürlich feiern lassen. Bei Armstrong war das besonders erhebend, war er doch zur Welt gekommen am 4. Juli des Jahres 1900. Und am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag, ist eh die ganze Nation in Jubelstimmung. Eines Tages jedoch wollten ein paar Musikhistoriker die Sache genauer wissen. Am ersten Unabhängigkeitstag des neuen Jahrhunderts geboren zu sein, das war zu schön, um wahr zu sein. Die Suche brachte rein gar nichts. Dabei gab es natürlich Dokumente, Armstrongs Sozialversicherungskarte, der alte Einberufungsbescheid von 1918, da stand dieses Datum drin, also musste es doch wohl stimmen. Ende der 80er Jahre stellte sich schließlich heraus, dass es nicht stimmte. Der Jazzhistoriker Ted Jones hatte ein von allen übersehenes Interview gefunden, in dem Armstrong verriet, in welcher Kirche in New Orleans er seinerzeit getauft worden war. Die Taufbücher existierten noch. Und da fand Jones diese Eintragung. Armstrong, schwarz, unehelich, Niger, illegitimus, der Pfarrer schrieb Latein. Am 25. August anno Domini 1901 taufte ich Ludovicum, geboren am 4. August 1901. Das also war Louis Armstrongs wahres Geburtsdatum, nicht am Unabhängigkeitstag und auch nicht 1900. Mein Telefon stand nicht mehr still, sagte Jones. Es war, als hätte ich den Heiligen Gral entdeckt. Dabei war es die einfachste Sache von der Welt gewesen. Wobei man sich jetzt natürlich fragt, wie auf die offiziellen Papiere dieses falsche Datum gekommen ist. Man hatte wohl Armstrong einfach danach gefragt. Hat er tatsächlich selbst an seinen Unabhängigkeitsgeburtstag geglaubt? Oder hatte er sich bei der Musterung absichtlich ein Jahr älter gemacht? Hatte er mit 16 schon Soldat werden wollen? Man weiß, dass viele junge schwarze Amerikaner damals in den Krieg ziehen wollten. Als Soldaten hofften sie, wären sie den Weißen endlich gleichgestellt und das Vaterland würde sehen, was sie leisten konnten. Seinen Einberufungsbefehl jedenfalls hatte Louis Armstrong in der Tasche, als er wieder nach Hause ging. Soldat geworden ist er 1918 trotzdem nicht mehr. Und die Welt hat seinen Geburtstag seitdem am völlig falschen Tag gefeiert. Aber sie hat es gut überstanden. Und jetzt, wo sie mehr weiß, kann sie gleich zweimal feiern. Am 4. Juli die Unabhängigkeit und am 4. August, heute, den Meister des Jazz. Good night!